Guten Tag, ich bin Katrin Goldmann, Deutschlehrerin in Frankreich und ich möchte Ihnen das Projekt Audiolingua vorstellen. Audiolingua ist ein Mitmachprojekt, das wir hier in Frankreich aufgebaut haben. Es bietet MP3-Dateien in Deutsch, Französisch, Spanisch und Englisch an. Alle Dateien sind von Muttersprachlern aufgenommen und können für private Zwecke und auch im Unterricht kostenlos verwendet werden, entweder direkt online gehört werden oder aber gepodcastet werden. Die ganze Webseite gibt es auch in mehreren Sprachen, sodass jeder in seiner eigenen Sprache surfen kann. Wir hoffen natürlich, dass die Nutzer dieser Webseite dann auch Lust haben, uns ihre Tondateien zu schicken. Wie gesagt, handelt es sich um ein Mitmachprojekt und jeder, der Lust und Zeit hat, kann seine eigenen Aufnahmen schicken und somit die Datenbank bereichern. Die Adresse der Webseite www.audio-lingua.eu. Bis bald. Tschüss.